Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht's um eines meiner Lieblingsthemen. Aber bevor ich davon anfange, muss ich Ihnen was vorlesen, was vor einigen Jahren ein berühmter deutscher Wissenschaftler an seinen Dienstherrn schrieb, sozusagen. Er schrieb: Allerdurchlauchtigster großmächtiger König, die Empfindung der eigenen Unterwürfigkeit und der Glanz des Thrones können meine eigene Blödigkeit nicht so kleinmütig machen. Und deshalb lege ich hiermit in allertänigster Ehrfurcht eine der geringen Proben desjenigen Eifers zu Füßen und so weiter und so weiter. Es handelt sich hierbei nicht um den Brief eines deutschen Universitätsprofessors an seinen Kultusminister oder Ministerpräsidenten, damit jetzt endlich die Universitäten besser finanziert werden, sondern am 14. März 1755 präsentierte Immanuel Kant, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein Philosoph und Naturforscher aus Königsberg in Ostpreußen, seinem König Friedrich dem Großen, ein Buch, ein Werk, das Werk, ein Hammerteil. Und zwar eine Theorie zum Himmel und zu den Planetenbewegungen. Und in diesem Buch werden die Grundlagen gelegt für einen Forschungszweig, der heute nahezu boomt und der zu den interessantesten Fragen gehört, die wir in der Astronomie zu stellen haben. Nämlich der Frage, wie entstand das Sonnensystem? Woher kommt unser Sonnensystem? Unser Sonnensystem gehört zu den tollsten Dingen im Universum, nicht nur deswegen, weil wir drin leben, sondern weil es offensichtlich auch zu einer wirklichen Minderheit von Systemen gehört, denn wir können seit einiger Zeit andere Planetensysteme um andere Sterne herum ja entdecken. Wir wissen ja, wie andere Systeme aussehen. Gut, ich weiß, die Experten unter Ihnen werden jetzt sagen, ja, wir können ja noch gar nichts anderes finden als das, was wir bis jetzt gefunden haben. Aber allein die Tatsache, dass wir etwas gefunden haben, was fundamental anders aussieht als unser Sonnensystem, sagt uns bereits, dass da einige Geheimnisse um die Entstehung des Sonnensystems herum sich ranken. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein Bild vom Sonnensystem, so wie Sie es noch nie gesehen haben, ich übrigens auch nicht, sondern es ist sozusagen eine schematische Anreihung der Planeten um ihren Stern. Sie sehen in diesem Bild die verschiedenen Planeten in Größenvergleich. Also Sie sehen am Rand dieses komische gelbe Teil, das ist die Sonne. Das ist ein Riesending. Die Sonne macht 99,9% der Masse aus und alle anderen sind Testteilchen. Die müssen sich irgendwie um dieses Teil herum bewegen und dann innen drin kommt Merkur. Ein ganz armes Schwein. Ach Gott, der Merkur, der ist in seiner Eigendrehung schon derartig von der Sonne abgebremst worden, der dreht sich kaum noch. Venus, die Hölle, 450 Grad Celsius Oberflächentemperatur, 90 Atmosphären Druck und Schwefelsäurewolken. Dann ein dritter Planet, wunderbar, unsere Erde. Dann kommt so ein kleiner, der Mars, dieses Teil, also eigentlich nichts Richtiges, ne? Also viel zu klein für Leben. Dann kommt so ein Trümmerfeld, vielleicht der Versuch eines Planeten, aber es ist nicht richtig gelungen. Dann kommen die Riesen, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, draußen noch dieser abgehauene Mond, das ist der Pluto und Charon. Diese Planeten bewegen sich alle in einer Ebene. Abgesehen vom Pluto, der saust so ein bisschen schräg um die Sonne herum. Er zieht also durch diese sogenannte Ekliptik, wie wir sagen, immer mal wieder durch. Die große Frage ist, wie ist dieses System entstanden? Die allergrößte Frage, die dabei entsteht, ist, wie kann es sein, dass in einem Sonnensystem, und wir kennen von dieser Sorte, wie wir es haben, nur ein einziges, nämlich das unsere, nur dass das nochmal klar ist. Wie kann es sein, dass innen drin die ganzen schweren Planeten sind, also ne, Merkur ist ja voller Eisen quasi, hat ja einen riesen Eisenkern. Venus, Erde und Mars, das sind die sogenannten irdischen Planeten, die bestehen aus Silizium, Magnesium, Aluminium, also Eisen, also der ganze schwere Material. Und draußen ja mehr so die leichten, so die ne, Wasserstoff, Helium, das sind so diejenigen Bestandteile der großen Planeten, die so leicht sind. Saturn zum Beispiel, der ist leichter als Wasser. Obwohl ja, also hier Jupiter zum Beispiel hat 320 Erdmassen, also ein Riesenteil. Fast wäre eine Sonne geworden. Wie ist das System entstanden? Ich will es Ihnen gleich sagen, man weiß es noch nicht genau, aber man hat Ahnungen und es gibt einige ganz, ganz essentielle neue Ergebnisse, die sind irre. Nun, wir haben es also mit einem System zu tun, das massemäßig komplett von der Sonne bestimmt wird. Die Sonne sagt den anderen Teilchen, hier geht's lang, Kameraden, hier rum. Ne? Das ist also praktisch der perfekte Fall für einen Physiker. Das einfachste Gesetz, was wir haben, ist die Gravitation. Die Schwerkraft sagt den Teilchen, wie es sich zu bewegen hat. Wie alle Systeme, wie alle Planetensysteme im Universum, wie alle Sterne im Universum, ist auch das aus Gaswolken entstanden, nicht? Und bei Gaswolken gibt es ein Riesenproblem, damit eine Gaswolke unter ihrem eigenen Gewicht quasi zusammenfallen kann, muss eine Gaswolke etwas loswerden. Also so wie ich in dieser Sendung ja auch immer gern etwas loswerde, so muss eine Gaswolke ihren Drehimpuls loswerden. Wovon spricht der Mann? Nun, er spricht davon, dass Gaswolken im Allgemeinen sich drehen. Und wenn man sich dreht, dann gibt es die Zentrifugalkraft und das wirkt natürlich dem allgemeinen Kollaps entgegen. Deswegen muss eine Gaswolke einen Drehimpuls loswerden. Wie macht eine Gaswolke das? Zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, es bilden sich mehrere Klumpen umeinander und die drehen sich dann umeinander. Doppelsterne zum Beispiel. Große Klumpen, zwei Sterne, drehen sich umeinander und der Drehimpuls der ganzen Wolke steckt in diesen beiden Klumpen, die sich umeinander drehen. Jetzt sage ich Ihnen eines. 70, möglicherweise 80% aller sonnenähnlichen Sterne entstehen in Doppelsternsystemen. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, da gibt es keine Planeten. Warum nicht? Nun, Planeten entstehen, und darauf ist Kant ganz stark abgehoben, Planeten entstehen dadurch, dass die ganzen Teilchen, die sich um einen Stern herum ansammeln, zusammenkleben nach einer Weile. Die stoßen zusammen, nicht? Und dadurch, dass sie zusammenkleben, wird ihre Masse immer größer. Dadurch, dass ihre Masse immer größer wird, wird ihre Anziehungskraft auf die Umgebung immer größer und sie sammeln noch mehr Material an. Aber das können sie natürlich nur tun, wenn sie einigermaßen konstante Umlaufbahnen um einen Stern herum haben. Aber bitteschön, um Doppelsterne herum ist das verdammt schwer. Die Staubteilchen, diese ganzen Geröllbrocken, die es da gibt, die finden überhaupt keine stabile Bahn, wenn zwei Sterne sich umkreisen. Entweder das Staubteilchen fällt auf den einen Stern oder auf den anderen. Das ist aber auch alles. Und so muss man also sagen, dass schon mal von vorne weg ein großer Teil der jungen Sterne wegfallen, weil die meisten Sterne lösen dieses Drehimpulsproblem dadurch, also die meisten Gaswolken, muss ich ja sagen, die Gaswolken, dass sie Klumpen bilden, die sich umeinander drehen. Bei uns, in unserem Sonnensystem, ist was anderes passiert. Sie erinnern sich, die Sonne hat 99,9% Masse. Aber sie hat so gut wie keinen Drehimpuls. Sie gehört zu den langsamsten, zu den Sternen, die sie am langsamsten drehen. Die dreht sich quasi überhaupt nicht. Also, ist natürlich Quatsch, aber 30 Tage Umdrehungszeit hat sie am Äquator. Am Pol. Am Äquator 25 Tage. Also, wie hat die Sonne das geschafft, dass um sie herum Planeten entstanden sind und kein anderer Stern? Denn in den Planeten stecken 99% des Drehimpulses. Also wenn das kein Geheimnis ist, dann weiß ich es nicht. Wir wissen immer noch nicht, wie das System das geschafft hat. Denn der Drehimpuls, also die Drehenergie, steckt in den Planeten drin. Es hat einen Riesenvorteil. Der Riesenvorteil besteht darin, dass die Planeten sich selbst auch noch ordentlich drehen können. Also einen Eigendrehimpuls haben. Sie sehen schon, also wir haben auf der einen Seite den Bahndrehimpuls, dass diese Teilchen sich um den Stern, also um unsere Sonne herum bewegen. Fein. Dann haben sie aber noch einen Eigendrehimpuls gekriegt. Das ist äußerst günstig. Wenn sich nämlich so Planeten überhaupt nicht drehen, dann haben sie zwar auf der einen Seite immer sonnige Zustände, zu sonnig im Zweifel, aber auf der anderen Seite ist es ewig dunkel. Was das für Leben bedeutet, können Sie sich selber ausmalen. Uninteressant. Das Sonnensystem gehört zu den ganz wenigen, möglicherweise zu den, das ist eine absolute Minderheit in der Milchstraße, in der es der Stern geschafft hat, seine Drehenergie auf seine Kompagnons, kann man nicht sagen, denn also bei den Massenverhältnissen sind das ja Sklaven quasi, hat die Sonne es geschafft, ihren Drehimpuls auf ihre Umgebung abzugeben. Unglaublich. Unglaublich. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die anderen Sonnensysteme aussehen, dann gerät man ins Grieseln und ins Grübeln. Denn die anderen Systeme haben etwas, was bei uns überhaupt nicht bekannt ist. Da sind solche Brocken wie Jupiter ganz nah an den Sternen dran. Also man muss sich das mal vorstellen. In einem System ist der Jupiterartige Begleiter so nah an seinem Gestirn dran, dass sein Jahr nur 4 Tage dauert. 4 Tage, der ist nur 23 Lichtsekunden entfernt. Der saust also um sein Zentralgestirn drumherum. Da kann der nicht entstanden sein, dieser Planet. Der muss von außen reingewandert sein. Am Anfang bildet sich nämlich um den Stern herum eine Scheibe. ja, weil sich das alles so schnell dreht. In dieser Scheibe wird nun das Material seinem spezifischen Gewicht nach gelagert. Innen drin ist klar das schwere Zeug. Deswegen sind die irdischen, also die schweren Planeten innen. Die leichten sind draußen. Ist klar. Die leichten Elemente sind weiter draußen. Das muss irgendwie geklappt haben. Die großen Planeten, die leichten, sind also bei uns in unserem Sonnensystem ja draußen. Der Jupiter zum Beispiel 5-mal so weit weg wie die Erde. In den anderen Planetensystemen ist er ganz innen drin. Also vergleichbare Planeten sind ganz, ganz nah dran. Die sind durchgewandert, durch die Scheibe durchgewandert. Wenn Körper das tun, wir werden an anderer Stelle noch mal genauer darüber reden müssen, wenn Körper das tun, dann schießen sie ihre Umgebung praktisch völlig leer. Und jetzt kommt's. Bei uns ist der Jupiter bei 5 AU. Fein. 5 astronomische Einheiten. Er beschützt damit die Erde vor den Kometeneinschlägen. Fein. Das Tolle allerdings, was wir von den Kometen wissen, von den Meteoriten, die bei uns auf der Erde eingeschlagen sind, ist was ganz anderes. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Isotope. Also gehen wir mal kurz in die Kernphysik. Isotope. Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen sind die schweren, positiv geladenen Teilchen. Neutronen sind neutral, sind die Schweizer. So, dieser Atomkern wird von den Elektronen negativ geladen umrundet. Ein Atomkern eines chemischen Elementes hat immer die gleiche Anzahl an Protonen, aber unterschiedliche Anzahl von Neutronen. Beim Sauerstoff zum Beispiel sind es 8 Protonen und 8 Neutronen ist der Normalfall. Deswegen spricht man von O, also Sauerstoff für Oxygen, 16. Jetzt hat man normalerweise immer auf 2616 O-Atome hat man ein O17, also mit einem Neutron mehr, und 5 O18, also 2 Neutronen mehr. Isotope unterscheiden sich in ihrer chemischen Wirksamkeit überhaupt nicht voneinander, sondern nur in ihrer physikalischen. Und jetzt passen Sie auf. In den Meteoriten fand man reines O16. Rein. Also kein O17, kein O18. Wie kann das sein? Ich will es Ihnen sagen, O16 entsteht in Supernova-Explosionen. Reines O16 entsteht in einer Supernova-Explosion. Also, kurz bevor das Sonnensystem entstanden ist, muss es zu einer Supernova-Explosion gekommen sein. Und wir wissen sogar aus anderen Isotopenmessungen, nämlich den Isotopenmessungen von Magnesium, wann das passiert ist. 750.000 Jahre bevor das Sonnensystem entstand, ist eine Supernova explodiert. Auf der anderen Seite wissen wir auch aus den Sedimentgesteinen auf der Erde, dass 4,5 Milliarden Jahre seitdem das Sonnensystem besteht, es keine Supernova-Explosion mehr in unserer unmittelbaren Umgebung, heißt innerhalb von 50 Lichtjahren, gegeben hat. Unwahrscheinlich. Unglaublich. Also für mich immer wieder Gegenstand zum Wundern. Und deswegen ist es für mich auch eines meiner Lieblingsthemen, weil ich finde das so riesig, dass wir heute solche Ergebnisse da haben, die uns zeigen, auf welch sonderbarem und wunderbarem Platz wir hier sind, dass wir hoffentlich in den nächsten Jahren mehr darüber herausfinden werden, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und wenn es das erste Wort gab, dann war es Bumm.